Ein kleiner Vergnügungspark im Herzen von Minsk mit Karussells, einem Hauden Lukas und einem Riesenrad. Und einem Zeichner. Ein junges Paar sitzt auf der Parkbank und lässt ein Porträt von sich anfertigen. Die Frage, ob sie morgen zur Wahl gehen würden, finden alle drei amüsant. Ehrlich gesagt, nein. Die Wahlen ändern doch überhaupt nichts. Wir hatten schon so viele Wahlen, nie hat sich etwas geändert. Die Staatsführung bestimmt letztendlich, wer im Parlament sitzt. Schachriar schaut skeptisch auf die Zeichnung von sich und seiner Freundin. Ja, es gäbe viel, was sich ändern müsste, meint der 21-Jährige. Die Mächtigen beugen die Gesetze hier, das ist das eine. Das andere ist die Wirtschaft, sie liegt am Boden. Die Leute arbeiten für 200 bis 300 Euro im Monat. Ich war einige Jahre im Ausland und werde wieder weggehen. Ähnlich sieht es der Zeichner, der 60-Jährige Grigori. Er fügt noch hinzu, dass auch die weißrussische Opposition nichts tauge, wie er meint. Sie mache ja keine konstruktiven Vorschläge. Das ist allerdings auch schwierig, denn Politik findet in Weißrussland kaum öffentlich statt. In Minsk gibt es so gut wie keine Wahlplakate und nirgendwo auf einem der zentralen Plätze ist auch nur ein Wahlkampfstand aufgebaut. Auch Andrei Dmitriev, parteiloser Oppositionskandidat mit linksliberalem Profil, ist in diesen Tagen nicht im Wahlkampf, sondern in seinem Büro anzutreffen. Ich habe in meinem ländlichen Wahlkreis über 100 Dörfer besucht und bin von Tür zu Tür gegangen. Und ich habe einen Auftritt von 5 Minuten im Staatsfernsehen bekommen. Aber jetzt verwenden die Oppositionskandidaten und ihre Helfer ihre Kräfte auf die Wahlbeobachtung. Denn de facto haben die Wahlen längst begonnen. Sie dauern bei uns eigentlich 6 Tage. Tatsächlich können die Bürger ihre Stimme schon vorzeitig abgeben, ganz regulär im Wahllokal. Das mache es der Staatsmacht leichter zu manipulieren, meint Dmitriev. Sie könne in den Wahlkreisen, wo es nötig ist, einfach zusätzliche Stimmen für den jeweiligen Regierungskandidaten ins Protokoll schreiben. Solche Tricks wandte die Regierung schon vor 4 Jahren an, deshalb sitzt derzeit kein einziger Oppositioneller im Parlament. Auch diesmal bestimme die Regierung die Abgeordneten, so der Politologe Valeri Karbalevich. Es kann aber sein, dass die Staatsmacht diesmal einige Oppositionelle ins Parlament lässt. Sie könnte dann der Europäischen Union sagen, seht her, es gibt bei uns Fortschritt in Sachen Demokratie. Denn die Regierenden wollen die Beziehungen zum Westen weiter normalisieren. Einen ersten Schritt in diese Richtung ging die Regierung in Minsk schon im vergangenen Jahr. Sie ließ politische Gefangene frei. Die EU hob ihrerseits die Sanktionen gegen Lukaschenko und seine Umgebung auf. Sie können jetzt wieder in den Westen reisen. Noch lieber aber hätte der weißrussische Präsident einen Kredit vom Internationalen Währungsfonds. Ob er dafür bereit ist, sich künftig von der Parlamentstribüne Kritik anzuhören, wird sich am Montag zeigen, wenn die Ergebnisse der Wahl feststehen.